Ehemann, jetzt ist wieder Klopsikas-Zeit und wenn du mich fragst, dann ist diese Kommunikationsform derjenigen von Mund zu Ohr, also so direkt und ohne dazwischen geschaltetes technisches Gerät, oh, jetzt habe ich den Faden verloren. Jedenfalls, Letztere ist besser als Erstere. Die Kommunikationsform mit Mund zu Ohr ist der Kommunikationsform mit Gerät überlegen. Das wollte ich sagen. Und ja, so ist das. Jetzt sitze ich hier also wieder in Köln. Finde es natürlich um einiges gemütlicher als deine Wohnung in Kiel, weil sie einfach voll ist und hier ist alles voll mit deinen Sachen und eigentlich fehlst nur noch du und es ist ein bisschen wärmer als bei dir. Und es ist so traurig, dass du nicht hier sein kannst jetzt gerade. Aber auf der anderen Seite, jetzt gerade sitzt du vermutlich zu Hause und machst Sport und gleich gehst du in eine Kneipe und hast da Kneipenspaß. Und ich werde hier meinen freien Abend haben und muss natürlich lernen, denn so sieht ein freier Abend bei mir momentan aus. Naja, was will man machen? Ich bin heute wieder extrem emotional und auch meine Libido ist seit diesem unfassbaren Unfassbarkeitssex gestern wieder ziemlich hoch. Das heißt, ich sitze hier und wünsche mir Sex und kann ihn nicht haben und bin deswegen traurig und muss auch fast schon wieder weinen. Aber nur fast. Weinen musste ich, als ich das Gedicht gehört habe, das ich dir hinten dran gehängt habe, mit dem, über welches ich mich gestern mit dir unterhalten habe, nämlich Vereinsamt von Nietzsche. Das hat auch mehrere andere Titel, weil der Nietzsche das immer wieder umbenannt hat. Aber jetzt hörst du eben diese Version, die von Kinski gelesen wurde. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Heute ist der 30.11. Heute vor 5 Jahren hast du mir auf Facebook eine Freundschaftsanfrage gestellt und ich habe sie angenommen. Das war sehr, sehr gut von mir. Ah, ja, das ist so. Und ich würde jetzt gerne mit dir zusammen einen Tee kochen und mich mit Spekulatius und Tee hinsetzen. Und mit dir. Film angucken oder einfach Serie und kuscheln. Ach, das Leben könnte so schön sein. Aber wir kriegen das schon hin. Okay? Wir schaffen das. Ah, ja. Gut, mein Schatz. Ich hoffe, dass du jetzt tatsächlich es mal schaffst, dieses Machwerk hier anzugucken, anzuhören, bevor du ins Bett gehst, also quasi so zum Einschlafen. Und ja, dann ist es ja jetzt wohl Einschlafenszeit, wenn du das hörst. Also wünsche ich dir eine hervorragend gute Nacht und du sollst ganz arg schön schlafen und dran denken, dass ich dich über alles liebe. Und wenn du magst, blubber ich jetzt auch noch ein bisschen wie ein Geysir für dich. Damit du ein bisschen heimeliges Gefühl kriegst. Ich soll dich jedenfalls von den mit mir Mitgereisten ganz arg grüßen. Und jetzt bekommst du noch ein schönes Gedicht von Nietzsche. Nietzsche schreit, das heißt Nietzsche! Und ich muss ihr recht geben. Tschüss! Die Krähen schreien und ziehen schwirrend flugs zur Stadt. Bald wird es schneien, wohl dem, der jetzt noch Heimat hat. Nun stehst du starr, schaust rückwärts, ach wie lange schon. Was bist du Narr vor Winters in die Welt geflohen? Die Welt, ein Tor zu 1000 Wüsten, stumm und kalt. Wer das verlor, was du verlorst, macht nirgends Halt. Nun stehst du bleich, zur Winterwanderschaft verflucht, dem Rauche gleich, der stets nach kältern Himmeln sucht. Flieg, Vogel, schnarr dein Lied im Wüstenvogelton, versteck du Narr dein blutend Herz in Eis und Horn. Die Krähen schreien und ziehen schwirren flugs zur Stadt, bald wird es schneien. Weh dem, der keine Heimat hat.